Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe WXW, zum 25. Mal. Happy birthday to you. Woo. Die WXW hat 25. Geburtstag gefeiert und wir waren dabei. Und gar nicht nur wir beide, sondern eigentlich eine sehr große Truppe. Trotzdem hatte keiner Lust, darüber zu reden, außer ja, Julian und mir. Also sage ich einfach mal Hallo, Julian. Hallo, David. Ja, aber schön, dass wir beiden uns doch hier wieder zusammengefunden haben. Da freue ich mich auch. In trauter Zweisamkeit. Sind eh die beiden mit der meisten Ahnung. So, also muss man ja einfach dann auch mal ganz ehrlich sagen. Ja, eine pickepacke volle Matchcard. Eigentlich sagen wir das manchmal bei ganz anderen Twitch-Streams noch. Aber hier hat es tatsächlich auch mal bei der WXW-Anwendung gefunden. Ganze 10 Matches standen auf der Karte des Abends. Ich würde sagen, wir starten auch direkt rein, denn wir hatten 2 Pre-Show-Matches und es gab ganz schön viel Grund zum Jubeln. Für alle, die es jetzt halt mit Video sehen, ja, wir haben uns ein wenig verleiten lassen und beide ein Dieter Schwarz-T-Shirt gekauft. Beim 25. Geburtstag und er hat tatsächlich seinen ersten Sieg holen können. So sagt man. In einem ja, relativ kurzen Match gegen Stephanie Mays. Ehrlicherweise, ich habe mich gefreut, dass er gewonnen hat. Aber viel mehr gibt es in dem Match auch gar nicht zu sagen. Nö. Also ich denke auch, es war jetzt nicht ganz das erste Match. Einen Tag davor in Borken hat er tatsächlich auch schon gewinnen können gegen Emil Völler. Gut, aber er hat selber im Vlog gesagt, dass er es endlich geschafft hat zu gewinnen. Ja. Wir reden hier jetzt einfach mal von Sachen, die im Erzählkanon auch drin sind und nicht irgendwas wie eine House-Show in Anführungsstrichen oder eine Academy-Show oder sowas. Absolut. Nee, hat mich auch sehr gefreut, dass er direkt im ersten Match des Abends, aber die Stimmung auch nochmal am Kochen in unserem Blog. Er hat die Stimmung geprägt, würde ich mal behaupten. Ja. Wo sich die Chance ergab, wurde dann endlich der Schwarz-Chant angestimmt. Ja. Über den Abend. Ich meine, wir hatten es, glaube ich, im letzten Podcast, es war sehr offensichtlich, weil Stephanie Mays absolut durchhängt derzeit. Also nicht sie, sondern das Booking von ihr. Bei ihr weiß ich es nicht. Und mit Dieter Schwarz, ja, scheint man ja zumindest ein bisschen was vorzuhaben. Ja. Ist ja auch immer ein bisschen frischer Wind. Das ist ja auch ein unverbrauchtes Gesicht. Ob ich das jetzt schon anspreche? Also ich habe es ja vor ein paar Wochen schon mal angesprochen oder vor ein paar Podcasts schon mal angesprochen. Wir hatten es damals als Stagnation bezeichnet, dass man immer dieselben Leute sieht, die sich in unterschiedlichsten Konstellationen miteinander bekämpfen. Und jetzt mit Dieter Schwarz oder auch mit Madison Marley eine Zeit lang. Soltan, genau, mit Herrn Rambo zum gewissen Grad auch. Die Hype Dogs auf jeden Fall auch mit dazu. Und jetzt halt auch Ricky Sosa, ne? Sind ja doch einige frische neue Gesichter, die man jetzt noch nicht so lange kennt. Da haben sie sich auf jeden Fall von unseren Empfehlungen und Tipps ein bisschen was abgeguckt. Ja, daran lag's, ja. Gut. Zweite Match war leider ebenso vorhersehbar. Es war tatsächlich der Qualifier, hat mich rein theoretisch erst ein bisschen überrascht, aber war dann auch okay, weil es hätte jetzt, glaube ich, der Match auch keinen riesen Mehrwert gebracht. Bobby Ganz gegen Shigehiro Irie, der Karat-Winner von 2023. Da man einfach schon gefühlt 17 der 16 Plätze mit Japanern gefüllt hat, war relativ klar, dass Bobby Ganz das Ding hier machen wird. Konnte dann auch per Submission gewinnen. Das passt, würde ich auch sagen, ja. Ja. Ich finde ehrlicherweise ein bisschen merkwürdig, dass man das Match, wo es ja um einen Spot im 16 Karat Gold geht, dass man das in die Pre-Show packt, ja, dass jetzt auch das wieder war, sagt, okay, 16 Karat Gold, beziehungsweise der Qualifier, ist es jetzt nicht wert, auf die Main Card gepackt zu werden. Gut, da scheiden sich ja ein bisschen die Geister. Manche sagen ja auch, pack ruhig ein gutes Match damit rein, einfach um die Leute dann nochmal zu locken. Also, es geht vielleicht um Qualifier, keine Ahnung, pack nicht nur nichtssagende Matches auf die Fight Forever Card, so, da gibt es ja immer so beide Sichtweisen. Mhm. Ne? Ja, aber zum Beispiel so das Four-Way Tag Team Match, das hätte ich da auch noch gesehen. Also da hast du ja auch wirklich einige große Namen auch in diesem Match gehabt. Da hast du ja auch ordentlich Action drin gehabt. Das hätte ich mir auch durchaus in einer Pre-Show vorstellen können. Mhm. Die Frage im Chat, bekommen wir zum Karat eine neue Frisur von Bobby? Ja, die werde ich ihm persönlich machen. Uns. Ja. Ja, wer es noch nicht weiß, der gute Julian muss immer noch seine Wettschulden einlösen und sich die Frisur von Bobby Ganz, die er beim Catch Grand Prix hatte, machen lassen. Er hat bisher noch keinen Friseur gefunden, der Schablonen hat. Ja, sowas gibt es halt in Recklinghausen nicht, ne? Tatsächlich. Na gut, kommen wir zur Main Show. Wir haben 3 Titelmatches gehabt, wenn ich es richtig im Kopf. Ne, 4 sogar. 4. Krasser Scheiß. Ja, stimmt. Wir haben jetzt auch wieder die European Championship nach der Vakantisierung. World Tag Team Championship. World Tag Team Championship. Planet Gojira hatte die Titel. Betonung auf hatte. Denn ja, drittes doch etwas vorhersehbares Ende des Matches. Hier musste der Grind gewinnen. Hier hat der Grind gewonnen. Dreiska hat den Pin eingesteckt am Ende. Und wir hatten neue Tag Team Champions, Julian. Soweit so vorhersehbar. Match war alles, was den Grind ausmacht, irgendwie in 15 Minuten verpackt. Also auskicken aus allem bei 2,5. Niemals aufgeben. John Cena, Babyface, Booking vom Feinsten quasi. Ja, ich werde da noch nicht hundertprozentig mit warm mit, muss ich sagen, aber ich kann aber auch verstehen, dass man irgendwo halt auch so ein komplett, also so ein Babyface-Team, was halt komplett over the top ist, dass du sowas irgendwo halt in einem gewissen Rahmen auch brauchst. Wenn du dir die restlichen Tag-Teams anguckst, beziehungsweise die in einem Four-Way-Tag-Team-Match beispielsweise drin standen, sind das alles keine Teams, wo ich mir denke, ja, die könnten oder die ziehen die Fans mit in die Tag Team Action. Das sind alles entweder hier. Ja, die sind ja auch over, muss man ja auch sagen. Eben. Also, ne, nur weil wir jetzt sagen, ach ja, ist nicht so ein gutes Booking, oder wir mögen die Art von Team oder von Darstellung, so ist vielleicht das richtige Wort nicht. Man muss sagen, für Zuschauer zieht so einfach die Guten, die niemals aufgeben, das zieht. Das absolut, ist so. Ja. Ich meine, die machen ja auch Action im Ring, also die geben ja auch Gas, die haben ja ordentliches Tempo drauf. Die sind ja auch gut, daher, ne? Also muss man ja auch sagen. Es geht hier gar nicht um die Innenring-Qualität. Naja, auf keinen Fall. Ja. Ich meine, Schreier ist auch wirklich ein Babyface, so alles an dem. Ist einfach krass Babyface, ja. Naja, ich fand aber die gesamte Story zwischen Grind und Planet Gojira, die ja jetzt damit dann mit dem quasi so gesehen finalen Match, wurde ja vorher gesagt, abgeschlossen ist, muss ich sagen, finde ich eben im Nachhinein die Story auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Jo. Hat mir gefallen insgesamt. Vor allem, dass man halt im Grind auch so ein bisschen Tiefe gegeben hat in der Zeit, als Nick Schreier dann bei der Extreme Wrestling Party dabei war, hier mit dem, der verkatert und der kann gar nicht antreten, habt ihr doch absichtlich gemacht, ne, als sich dann auch Dreiska und Roman so ein bisschen angebieft haben. Das war ja gefühlt so auch das prägende Ding der ganzen, die ganze Vergangenheit ja auch von Lawrence Roman und Dreiska, die ja immer wieder aneinander geraten sind. So, gerade Empire wirkte ja schon immer sehr wie ein Nebencharakter. Der durfte ja auch in Promos nicht viel sagen. Und Schreier war jetzt auch nicht unbedingt die prominenter eingesetzte Person im Grind, aber jetzt sicherlich nicht so sehr Nebenfigur. Ich mag Empire, ja. Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt, wo es jetzt einerseits mit Planet Gojira hingeht, ob die beiden als Team bestehen bleiben. Das hörte sich ja im Shotgun-Vlog schon so ein bisschen so an, dass sie auch, die wollten jetzt wieder ein Rematch haben, was sie jetzt nicht bekommen haben. Ja, und das Match gegen Bushi und Naito ist ihnen ja auch nicht gegönnt worden. Genau. Ja. Das soll ja die zweite Titelverteidigung vom Grind werden. Da kommen wir sicherlich beim Vorausblick auf Back to the Roots dann nochmal zu. Denn da ist ja schon ein Tag-Team-Match angesetzt um die Titel. Also zwei, aber eins um die Titel. Jay Nero, Madison Marley, 4. Match. Auch wieder sehr klar, wer es gewinnt denn. Gut, aber ich glaube, da muss vielleicht noch ein bisschen drinstecken. Und wissen, dass Madison Marley, ich sag mal, über die Tour halt viel angekündigt war. Ich glaube, wenn du das nicht weißt, war es vielleicht ein offeneres Match. Aber es war relativ klar, die Tour ist vorbei. Madison Marley wird nach Dänemark zurückkehren oder ist sie inzwischen natürlich auch. Hat dann, Jay Nero nochmal overgebracht sozusagen. Ja, man hat, finde ich, aus wenig doch recht viel gemacht. Also es war zumindest eine Story. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie besonders gut war. Aber zumindest hat man Gründe gegeben, warum man investiert sein könnte. Ja, man hat den beiden einfach auch nicht nur Matches gegeben, sondern eben über die Tour hinweg eine Story, wie du schon sagtest. Und das weiß ich sehr zu schätzen, muss ich sagen. Das finde ich immer schöner als wir haben Matches und dann haben wir noch eins und dann noch eins und noch eins. Ja, aber keiner weiß, warum überhaupt. Also es gibt keinen Grund dafür. Und ich finde, für eine Jay Nero war das auch wirklich nochmal gewisser Push, sag ich mal, für sie, beziehungsweise für ihren Charakter. Und eine Madison Marley, die hat jetzt auch nicht unbedingt drunter leiden müssen. Die hat wahrscheinlich auch einiges mitnehmen können. Von daher ist das. Die ist 18, ne? Dann ist eigentlich relativ egal, was die jetzt da für Ergebnisse einfährt. Ne? Also, ja. Kommt bei der nächsten Tour wieder, dann kann sie wieder neu durchstarten. Also von daher. Das Einzige, was man ein bisschen hinterfragen kann, Jay Nero hat ja jetzt so dieses Veteranen-Gimmick, ob man das bei der kurzen In-Ring-Zeit, die sie so hat, so glaubwürdig finden muss, sei mal dahingestellt, aber. Ja. Dann nennen wir im Moment mal eine andere Veteranin. Ja, nur weil es keine andere gibt, muss man ja nicht das Gimmick machen, oder? Also, weiß ich jetzt nicht. Das stimmt schon. Naja. Also, sie macht es ganz gut. Also, finde ich auch. Also, die bringt das super rüber. Kritik an ihr. Auch bei den Heat-Shows, da macht sie auch immer sehr viel Spaß. Jo. Ja, spielt ihre Heel-Rolle wirklich sehr, sehr gut. Das macht sehr viel Spaß. Ja. Hat jetzt auch schon wieder ein Match gegen eine Dame. Da musst du mir, glaube ich, weiterhelfen. Du müsstest sie kennen. Du hast mir da letztens, glaube ich, von erzählt. Aber wie gesagt, da kommen wir dann später noch zu. Wir gucken gleich. Ja. Genau. Dann, lustigerweise, Name, den wir dann auch gecallt hatten letztes Mal beim Shotgun Championship Open Challenge Match. Dennis Cash-Dulnik, unser Shotgun Champion, hat eine Open Challenge ausgesprochen und es kam nicht Hector, sondern Jörn Simmons, was mich dann doch sehr gefreut hat, weil Jörn ist ein cooler Typ, der macht Spaß. Ich glaube, wenn er gewonnen, also er hätte nur, nee, eigentlich kann er nicht gewinnen. Also selbst wenn man mit ihm mehr vorhat, die Story um Dennis, Dulnik und Hector muss halt erstmal zu Ende erzählt werden, wird sie ja auch. Aber der Sieg war auch relativ klar, aber das Match hat sehr viel Spaß gemacht, fand ich, oder? Bin ich ganz bei dir, ja, das war, es wirkte sehr, ich will es nicht sagen stiff, aber teilweise schon sehr hart geführt, fand ich. Hm. Also wo man sich dann wirklich dachte, okay, das war ordentlich auf die 12. Aber von beiden Seiten auch, von daher, die haben sehr schnell angefangen. Und durch diese Simmons harten, hält sich auch nicht hoch. Nee, der hält sich nicht zurück, ich glaube auch. Und durch diese harten Hits ist dieses Match dann sehr schnell auch etwas langsamer geworden. Hm. Jetzt nicht zu langsam, meiner Meinung nach, insgesamt, würde ich behaupten. Immer noch passend, würde ich behaupten. Ja, man hatte so seine Phasen drin, ne? Ja. Also schnell angefangen, dann einfach mal zum Durchschnaufen und am Ende dann der Sieg von Cash nach einem kurzen Hope-Spot nochmal für Jörn Simmons. Wie gesagt, ich hätte mir in einem anderen Universum hätte ich mir vorstellen können, dass Jörn Simmons vielleicht sogar gewinnt, wenn man mit ihm wieder mehr machen möchte. Aber da die Story mit Hector ja einfach noch nicht auserzählt ist, der kam ja auch zurück, musste Dulnik hier gewinnen. Und danach kam halt Hector. Hector Invictus hat Dennis Cash-Dulnik attackiert und eine Herausforderung ausgesprochen. Käfigschlacht. Back to the roots. Dennis Cash-Dulnik gegen Hector Invictus. Es ist ein Shotgun-Championship-Match und der Verlierer muss die WXW verlassen. Die Promo war ganz gut von Hector. War in Ordnung. Ja, bei Promos ist Hector generell ein sehr solider Typ. Es ist nur, ich finde, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das auch wieder sehr offensichtlich ist. Ja. Komm ja gleich. Das ist irgendwie häufig so das Thema, ne? Dass bei der WXW sehr viel offensichtlich ist. Aber andersrum, gut, doch, ich glaube schon. Ich hatte das Thema gestern schon mit Pascal, Grüße gehen raus. Ich glaube, wenn du nicht so im Projekt drin bist, ist es vielleicht spannender. Aber andersrum kam mir dann auch im Produkt, Verzeihung, ich habe heute Wortfindungsstörung. Aber ich glaube, man weiß ja, dass Hector sich auch seiner Familie mehr gewidmet hat. Das war ja auch tatsächlich in den Storys so ein bisschen Thema. Ja. Ich glaube schon, dass dann relativ offensichtlich ist, wer gehen wird erst einmal. Ja, ich gehe zumindest sehr stark davon aus, dass Hector eben das Match verlieren wird. Eine Riesenüberraschung. Alles andere wird mich wirklich sehr schockieren, muss ich zugeben. Ja. Hector wird sich wahrscheinlich ein bisschen Familienzeit nehmen und ich meine, Comeback ist ja im Wrestling nie ausgeschlossen. Ach, sonst heißt, User Leaves heißt ja nicht, verlassen. Du kommst nicht wieder. Nee, eben. Also. Der muss jetzt mal gehen, dann kommt er in einem Jahr, wenn das Kind ein bisschen älter ist, kommt er halt wieder. Das genau. So. Man weiß ja auch, was bei der WXW-Verträge wert sind, kommen wir später noch zu, aber vielleicht findet man da ein Schlupfloch noch, wenn, weißt du, vielleicht kann Hector ja mal schauen, ob er ein Schlupfloch findet. Ja. Kann sich Hector mit India Blume mal kurz schließen. Hallo! Dann reden wir später drüber. Okay. So, dann hatten wir deinen Four-Way Dance, den du so schlecht fandest, dass du sie in die Pre-Show. Das habe ich nicht gesagt. Habe ich das gesehen? Ja, okay. wir hatten KXS, wir hatten 10 out of 10 Next Level und die Hype Dogs und Metean und Rambo. Und Experte, der ich bin, habe ich vorher gesagt, ich kann mir jeden Sieger vorstellen, aber niemals gewinnen das Metean und Rambo. Julian, du kannst das ja mal aufklären. Wer hat gewonnen? Ja, Metean und Rambo. Das ist jetzt schlecht gelaufen. Hm. Und dann hat er noch Metean den Pin gemacht. Ja. Boah, das war der Einzige, der in dem Match nicht over war. Es Gefühlt. ist wirklich so. Also jeder hat irgendwelche Chants oder irgendwelche Pops an den Oder Spots bekommen. Buhrufe Oder oder Buhrufe oder so. generell Reaktionen, aber Metean war ja wirklich Metean hat Rambo-Chance Totenstille. bekommen. Ja. Wenn er keine Ja. Totenstille bekommen hat, hat er Rambo-Chance bekommen. Rambo war over. Das war Wahnsinn. Rambo Also war over. wirklich. Na, irgendwie tut es mir mittlerweile schon so ein bisschen leid für Metean. Ja, das ist schon unangenehm. Teilweise. Ich kann dir ehrlich auch nicht sagen, woran es jetzt 100% liegt. Also. Also ganz ehrlich, uns ging die Promo von ihm halt auf den Nerven mit der Familie und dem Ganzen. Ja. Vielleicht war das ein generelles Ding, dass alle dachten, boah, was war das denn? Aber jetzt immer noch, nimmt man ihm das echt so übel? Generell? Ja, eigentlich fragwürdig, weil ich finde das WXW-Publikum oft sehr nett. Die hinterfragen jetzt nicht immer alles, sondern Face wird als Face genommen, Heel als Heel. Ja, genau. Es wundert mich auch so ein bisschen, dass Metean so schlecht ankommt. Ich lese übrigens gerade im Chat mit Jörn, wollen sie auch nichts machen? Ja, ich sage ja, selbst wenn man was hätte machen wollen, hätte er hier nicht gewinnen können. Aber den Eindruck habe ich auch. Aber andersrum schön, ihn mal wieder zweimal dieses Jahr gesehen zu haben, weil Jörn sich immer ganz gern. Also, scheint ein ganz cooler Typ zu sein. Aber wir hatten, So, glaube ich, schon ja. mal nachgeguckt. Der macht außer Pro Wrestling Holland, glaube ich, ist er noch regelmäßig. Aber sonst macht er, glaube ich, gar nicht mehr so viel, ne? Ja, genau. Glaube Ja. ich, ziemlich zurückgefahren. War ja auch mal, ich weiß gar nicht mehr, Blinddarm oder so. Da ist mir irgendwo für mal Das weiß ich aufgefallen wegen der nicht. OP. Man, ich, alles schon alles. Es ist gerade gefährliches Halbwissen. Ist auch, ich weiß auch nicht, ob es daran liegt. Ja, ich meine, manchmal verschieben sich ja auch Schwerpunkte im Leben. So, egal. Wir waren beim Tag Team Four-Way Dance. Ja, Metean und Rambo haben gewonnen. Ja, anscheinend versucht man sie dann doch irgendwo mal zu platzieren. Bisschen überraschend, dass Bellamy den Pin hat einstecken müssen. Gerade wenn man sich einen Shotgun-V-Log anguckt, hätte sich da tatsächlich für mich auch wer anders ergeben. Das stimmt, ja. Denn KXS ist da ein bisschen aneinander geraten. Ja, Mudo, also die beiden haben halt über ihr nicht ganz so erfolgreiches 2025 gesprochen. Und Mudo hat dann, also Tischer hat es, glaube ich, erst ein bisschen Mudo vorgeworfen. Dann hat Mudo gesagt, wieso liegt das denn an mir? Du kommst gerade in die Jahre, du gehst steil auf die 40 zu. Und so, dann hat Tischer halt gesagt, ja, das mag sein, aber ich kann einfach sagen, dass ich im Karat bin und du musst dich qualifizieren. Alles nicht so nett, was sich da an den Kopf Ja. geworfen wurde. Von daher hätte ich mir auch vorstellen können, dass hier halt wieder einer der beiden gepinnt wird. Das hätte dem Ganzen, weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich dann unbedingt 10 out of the next level hier die Niederlage gibt. Andersrum, die sind auch so wenig etabliert, dass es denen jetzt auch nicht schadet, ne? Weiß ich nicht. Also damit machst du es denen halt auch nicht einfacher, Das ehrlicherweise. ist richtig. Das ist halt so die Sache. Also du hättest das absolut mit Mudo machen können, hättest ihn Oder pinnen sogar mit lassen können. Tischer. Ja, aber wenn Tischer dann hinterher den Mund aufmacht, das Ja. Haben ist ja dann so beide dicht. gemacht. Ah, okay. Ja, bei Mudo hätte ich tatsächlich jetzt eher Ja, gesehen. stimmt schon. Aber 10 out of 10 Next Level sind dadurch halt dann auch wieder, okay, nicht gewonnen. Keine Sehr großen wollen. Erfolge von Norman Harras, ewig nichts mehr gesehen auch. Stimmt. Eigentlich echt schade. Ich mag den Ja, echt. ich finde Also, den auch der ist ein super. super Heel. Ich finde es wahnsinnig schade, dass man mit dem wirklich nicht so viel gemacht hat. Vor allem, der ist ja wirklich aktiv, der macht ja immer hier Wrestling-Kult und all so ein Bums. Also ist ja nicht so, dass der sich seine Auszeiten rausnimmt. Der wird einfach von der WXW, glaube ich, nicht so regelmäßig gebucht. An wem von beiden das jetzt da liegt, das ist natürlich aus unserer Perspektive schwer zu sehen. Natürlich. Ja, nur wie du schon sagtest, Alex Duke und Alexander Bellamy, die beiden, ja. Der Start war ganz gut und dann ist irgendwie sehr schnell abwärts gegangen, habe ich das Gefühl. Also. Ja, der Start war aber auch so typisch neues Team, die gewinnen halt ein bisschen und sobald dann mal größere Ja. Matches kommen. Ist es Ja. auch wieder vorbei. Ja. Ich meine, ist natürlich schön, ein paar Teams zu haben, klar. Aber wenn du denen jetzt nicht irgendwie auch einen Grund gibst, warum die Teams sind, oder halt auch mal, ja, gewisse Erfolge. Mein Gott, also die müssen jetzt nicht Tag Team Champions werden, aber zumindest so, weiß ich nicht, sich auf den einen oder anderen Weg mal einen Sieg ersneaken in die Richtung ist doch auch nicht verkehrt oder wäre nicht verkehrt Ja, wie gewesen. gesagt, in so einem Four-Way, das hatten wir auch Ja. gesagt, das ist ja nicht Paradebeispiel für sowas, aber nee, wollte man nicht. Eben. Ja, mal gucken, vielleicht macht man ja, wobei Metean und Rambo waren auch nicht im Shotgun-V-Log, oder? Habe ich die übersehen? Ich habe es auch nicht gesehen, ne? Ich glaube nicht. No, dann weiß ich halt sowieso nicht, warum man den unbedingt bei den Sieg geben muss. Der war eh ein bisschen, da wurde auch wenig eingegangen gefühlt, ne? Irgendwie auf die drei Titel-Matches. Ja, Mendes Tihani war ein bisschen zu sehen. Blumen im Vorwerk hat man auch gesehen. Ja, Mendes hat sich ja eher verabschiedet gefühlt, keine Ahnung. Naja, Gut, aber apropos Manders, da kommen wir jetzt auch zu, gegen Timothy Thatcher. Und es war tatsächlich die Fackelübergabe, mehr oder weniger. Aber war eigentlich ganz schön, ne? Also irgendwie, die haben sich dann gegenseitig noch hochleben lassen. Thatcher hat nach dem Match gesagt, ey, WXW, ich bin hier immer sau gerne. So, ja, ist mein Lieblingsort im Wrestling. Müsste man nachgucken, zu wie vielen Wrestling-Dingen er das schon gesagt hat. Das ist immer so eine Aussage, die ich immer ein bisschen kritisch sehe. Aber, hey, Wolf, ich bin so gerne hier. Ja, so, ne? Also weiß man nie so ganz genau. Aber war schon, also die beiden waren schon ganz cool. Und es war irgendwie auch das Match, was man erwartet hat. Es hat gescheppert, es hat geknallt. Die Boss Lariat hat es am Ende entschieden. War schon ganz cool. Waren ein paar Comedy-Spots sogar ein bisschen drin, so irgendwie, ne? Also, zumindest ein bisschen, dass man schmunzeln konnte, so. Also, hat schon Spaß gemacht. Das Einzige, was ich auf gar keinen Fall jemals wieder sehen möchte, und deswegen werde ich, glaube ich, auch mit Thatcher nicht so hundertprozentig warm, ist dieser Kopfstoß. Oh ja, den brauche ich auch nicht. Ist das unangenehm. Du hast mal bei Abe Irie gehört. Ja, dieses Klonk ist schon ein sehr übles Geräusch. Das stimmt. Das habe ich schon wieder verdrängt. Dankeschön. Gerne. Also gerade in den letzten Jahren, wo man ja auch wirklich nicht nur bei der Wrestling-Ausbildung, sondern generell in sämtlichen Bereichen des Wrestlings. Ja, auch im Sport. Generell. Im Sport, ja. Wirklich, also wenn du siehst, was im Football gemacht wurde gegen Kopfverletzungen beispielsweise, wie da mit Helmen geforscht wird und so weiter. Ja, weiß ich auch nicht. Das ist unnötig. Es bringt ein Match auch nichts. Also es bringt einen schon mehr Schocker-Moment mehr. Auch nicht, ist unnötig. Das Match ist so schon krank genug. Also. Ja. Du spielst da auch so ein bisschen mit der Gesundheit von beiden. Also ja. Wenn beide nicht glücklich, wenn das einmal schief geht. Vor allem weißt du es ja gar nicht, ob es schief geht. Weißt du, du weißt ja gar nicht, was da von sowas eine Langzeitfolge sein kann. Klar. So, das ist halt, ja, nee, gebe ich dir recht. Habe ich, wie gesagt, schon wieder verdrängt. Ich nicht. Ja, offensichtlich. Das ist das Geräusch, was ich jeden Abend beim Einschlafen höre. Deswegen schlafe ich seit dir schon nicht mehr. Gar nicht mehr. Deswegen habe ich auch so Tränenwinkel. Ja, aber ansonsten hat es Spaß gemacht. Das auf jeden Fall. Danach nur eine schöne Rede und, ne, man, also man hat einfach gemerkt, beide sind auf jeden Fall gerne da, ne, also, ja. Thatcher hat ja auch eine große WXW-Vergangenheit. Man das ja inzwischen auch. Ja. Hat sich auch in die Geschichtsbücher eingetragen, sagen wir es mal so. War ein cooles Jahr mit Man das irgendwie, ne, so von Karat bis hierhin, so viele Titelverteidigungen, viele Stories irgendwie, jetzt nochmal das Match mit Thatcher, das war schon ein cooles Jahr. Es war auch länger, als ich erst gedacht hätte. Also, ich sag mal, ganz am Anfang. Halt, ja. Wahnsinn. Ich sag mal, ganz am Anfang war ich von Mendes jetzt auch nicht so extrem begeistert. Aber ja, das gebe ich jetzt offen zu. Das habe ich damals aber auch schon gesagt. aber je öfter ich ihn dann gesehen habe, desto. Hast du nicht die Fresse poliert? Nee, hast du nicht. Also, ich zumindest nicht deshalb. Ja, okay. Fair. aber je öfter ich ihn dann gesehen habe, desto wärmer wurde ich mit ihm und desto mehr ist er mir auch wieder ans Herz gewachsen. Einfach ein super sympathischer Kerl. Also ob das man jetzt am Merch trifft oder beim Training, ob er da mal irgendwo mit dabei war. Mhm. Ein super netter Kerl, ist immer für ein Späßchen da. Und ein Bier. Und ein Bier. Ja, für ein Späßchen und ein Bierchen zu haben, ja. Super sympathischer Kerl. Und ja, ich glaube, sowohl die WXW als auch Mendes selbst, die haben beide dieses Jahr deutlich voneinander profitiert. Ja. Von daher. Absolut. Wir müssen jetzt nicht alles wiederholen, aber ne, wir haben ja schon mal über amerikanische Indies gesprochen und ich glaube, so in der kontinentaleuropäischen Promotion so gepusht zu werden und ja auch von den Fans so begeistert empfangen zu werden, ist für viele Leute schon außergewöhnlich, auch für US-Amerikaner. Julian mag einfach Cowboy-Gimmicks mit Klausen als Finisher. Baby L war kein Cowboy. Ja, das ist aber ein Running Gag Mitglied unseres Chats, also für alle, die es gerade über Spotify oder sonst was hören. Genau, wir machen es ja live auf Twitch. Also den Podcast. naja, ihr könnt ihr bei YouTube natürlich auch nachschauen, aber ja, wir versuchen hier immer ein wenig interaktiv zu sein. Für Hermes Hater war es ein Traummatch. Ja, so weit würde ich nicht gehen, aber bei dir weiß ich auch, dass du ein riesen Thatcher-Fan bist. Ich fand es ein sehr gutes Match, das Spaß gemacht hat. Ja. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass Pascal tatsächlich ein Thatcher-Fan ist. Nee, ich hatte so einen verzweifelten Typen aus ein paar Reihen hinter mir oder neben mir gehört. Stimmt, das war eigentlich total geil. ich saß ja neben dem guten Hermes-Zelter aus unserem Chat und der hat dann irgendwann, wo es natürlich, wie es dann halt auch so ist, fing dann einmal an zu schreien und in dem Moment war die Halle halt still. Hat halt irgendwie gegen Manders gerufen. Ich weiß gar nicht mehr, was er gerufen hat. Und hat dann einfach ein Fick dich von Manders bekommen. Es war großartig. Ja. Ja. Manders hat mir aus der Seele gesprochen. Grüße gehen raus. Ein sehr schöner Moment. Das war wirklich großartig. Ja, hat Spaß gemacht. Was mir weniger Spaß gemacht hat, war das sechste oder das achte Match des Abends, das sechste Match der Hauptshow. Elia Blum gegen Robin Christopher Vorwerk. Und Elia Blum ist gut im Ring. Ah, Cutten muss der Junge nochmal üben. Meine Fresse. Holy shit, hat der rumgespritzt mit seinem Blut. Als der sich einmal da anschreckt und auf einmal diese Fontäne, ja. Also, das sah so schlimm aus. Ich habe gedacht, das kann, muss doch jetzt abgebrochen werden. Das geht doch nicht, dass jemand so im Ring blutet. Also, der hat ja nicht gekannt, der hat ja, das muss ja kurz vorm Gehirn gewesen sein. Das war ja unfassbar. Ja, das waren so zwei Momente, die mir da auf jeden Fall in Erinnerung geblieben sind. Zum einen war das der Kip-Up, genau. Aber der war cool. Der war wirklich cool, ja. Aber sah schlimm aus. Es sah wirklich das schlimm aus. Das ging noch, finde ich. Weil, klar, aber da hat man noch gedacht, so ja, der hat das in den Haaren und das spritzt halt in alle Richtungen. So statt Schweiß halt ein bisschen Blut mit bei. Naja, es war wahrscheinlich eh so eine Blutschweißmischung, dass das halt genau, so ist ja durch meistens, die Gegend. Ja. Aber er macht halt diesen Kip-Up, den Kopf mit nach vorne da durchgezogen und dadurch spritzt wirklich das ganze Blut. Überall hoch und hinter ihn und vor ihn. Ja. Der ging noch. Im Vergleich zumindest ging der noch. Ja. Und dann war es, glaube ich, der Spot, als er Vorwerk das Ding in den Kopf gerammt hat. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat er sich irgendwie angestrengt. Irgendwas hat er, ob es ein Hold war, ich weiß es nicht mehr 100%. Ja, irgendwie sowas war es, glaube ich, dass er ihm das Ding in den Kopf gerammt hat. Und aber irgendwie so, ich habe das Ding jetzt rein. Dann konnte es ja wirklich, also es läuft nicht raus, es läuft ihm nicht den Kopf runter. Es ist wirklich, als hättest du einen Gartenschlauch angemacht und möchtest deinen Vorgarten gießen. Kommt hier wirklich so, weiß ich nicht, 3 Liter kommen da rausgeschossen. Dass der auf eigenen Beinen nach Hause gegangen ist, ist ja wirklich ein Wunder. Also, ja, ich glaube, der hat zu tief gebohrt einfach. Ja, das kann nur, das war wirklich unfassbar. Boah. Junge. Und was mir aufgefallen ist, also, Liebe Blum hat, ich sag jetzt einfach mal logischerweise gewonnen, aber meine Güte hat der sich schwer getan. Also, K-Fape. Also, hat Vorwerk viel Offensive bekommen. Ja, natürlich nicht fair. Aber ich habe schon gedacht, wenn keiner eingreift, hätte ich nicht gedacht, dass das Ding 14 Minuten geht. Also, ja, es waren wirklich wenig, also gar keine Eingriffe. Gar keinen Eingriff. Hat mich auch ein bisschen überrascht. Also, wie gesagt, es gab Low Blow und dies und jenes. Natürlich gab es die, klar, du kannst jetzt nicht sagen, dass die. Ne, dass die da vernünftig irgendwie ein Match gegeneinander worken, aber... Nee, das hätte auch nicht funktioniert. Das hat mich aber trotzdem überrascht, wie viel offensive Vorwerk bekommen hat, also... Ja, das ist richtig, das stimmt. Ich hätte ihm auch weniger gegeben, dem Match hätte noch 5 Minuten weniger auch, also ne, 8,45 statt 13,45 hätte ich auch okay gefunden, mit 5 weniger Vorwerk-Offensiven, 5 Minuten weniger, hätte es für mich auch gepackt. Ja, ist schon richtig, also... Ja, also natürlich muss der Vorwerk einiges in Offensive kriegen, das ist schon... Naja. Bei anderer Seite ist es ein bisschen was. Rache, ne? Also ja, auch wieder. Aber Blum ist einfach ein Riesenname und Vorwerk ist zumindest jetzt in der Storyline kein Wrestler. So, sprich, der kriegt seine ein, zwei unfairen Aktionen und wird ansonsten von Blum auseinandergenommen. Das wäre für mich das Booking gewesen. So, nicht wirklich 7-8 Minuten gefühlt. Aber Vorwerk hatte gefühlt mehr Offensive als Blum. Ja, ich finde, das ist Quatsch. Meines Erachtens, ich hätte es so nicht gemacht. Was mich am meisten gestört hat, tatsächlich, muss ich sagen, ist auch, aber das war im Match davor, was mich hier am meisten gestört hat, ist, dass Blum durch den Racheltisch gefallen ist. Also er hat ja diesen Tisch rausgebracht, wo Rache drauf stand, wollte Vorwerk durchwerfen und der hat es gekontert und selber durchgeworfen. Ja, das hat für mich irgendwie, das ist irgendwie auch insgesamt keinen Sinn ergeben. Ja. Also dann machst du durch einen anderen Tisch, wenn du Vorwerk durch den Tisch werfen willst, aber diesen Racheltisch, das ist doch eigentlich das perfekte Finish für die Story. Schmeißen da durch, Finisher. Und danach wäre vorbei gewesen. Ja, eigentlich schon. Hab ich gar nicht drüber nachgedacht, aber du hast vollkommen recht. Also das kleine Detail, was mir so ein bisschen fehlte. Also generell ist die Story relativ schnell, relativ in dunkle Sphären abgetaucht. Kommen wir gleich nochmal zu, wenn wir auf Back to the Rules vorausblicken. Aber ja, so viel Spaß es gemacht hat. Das Match fand ich nicht gut, rein von der Erzählung und allem. Und naja, gut. Aber zumindest hat er gewonnen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch hinterfragen, wenn es ein Streetfight ist und die Chance, wer richtig für den ganzen Scheiß, den er abgezogen hat, mal einen aufs Maul zu geben. Dass da keiner rauskommt. Dass da keiner rausgekommen ist, habe ich nicht verstanden. Also, natürlich andersrum, hast du dann irgendwie so eine 10 gegen 1 Situation gegen Vorwerk. Logischerweise, klar. Aber, keine Ahnung, der hat doch so viele Leute abgefuckt. Der hat so viele Leute, der ist ja auf die Nerven gegangen. Die Frage ist halt, wer davon ist noch da und hat jetzt nicht rundherum ein Match. Also, wir haben Fennec Jr., der war danach im Match. Wir haben Manders, der war davor im Match. Die haben Ahura, aber der hat noch das Titelmatch im Main Event gehabt. So, wen gibt's da? Baby Allison ist nicht mehr da, Maggot ist nicht mehr da, Anil Marik ist derzeit nicht da. So, mir fallen da jetzt gar nicht so die Namen ein, wo ich jetzt sagen würde, jo, der hat die Rechnung offen und hatte jetzt, weiß ich nicht, hätte jetzt auch gerade die Möglichkeit, großartig. Ja, so ein Ahura, ne, auch in seiner Kayfabe-Story, Blumen immer zu sagen, er soll sich nicht ablenken lassen, muss seine Emotionen stecken, das hätte keinen Sinn ergeben. So, also, weiß ich nicht. Fennec Jr. war danach, wie gesagt, Manders davor. Ja, wird dann eng schon irgendwann. Ja, für mich hat sich dann trotzdem, was das angeht, jetzt irgendwie nicht so richtig angefühlt, muss ich sagen. Mhm. Also mir hätte auch ehrlicherweise so ein bisschen gereicht, Manders, Ahura und Fennec, klar haben die Matches oder hatten Matches an dem Abend schon, aber so ein ganz simpler Spot wie Vorwerk, keine Ahnung, kann Blumen mit irgendeinem unfairen Move auf dem Boden halten und schleicht sich dann oder will sich dann verpissen. Und die drei kommen dann halt raus, versperren den Weg und bringen ihn zurück. Das hätte mir schon komplett gereicht, weil dann hätte sie da nämlich den Bogen auch wieder zurückgeführt. Das hätte man machen können, ja. Ne? Im Sinne von, okay, du willst dich verpissen, du holst jetzt hier deine Abreibung ab. Das hätte für mich schon absolut gereicht. Vor allem in Ahuwa hätte ich da auch gesehen, ehrlicherweise. Ja. Und sind die alle in Ruhestand? Wen hatte ich denn jetzt genannt? Alin Marik, weiß ich nicht. Megan nicht mehr gesehen, ne? Megan und WXW arbeiten nicht mehr zusammen. Baby Allison ist die Freundin von Megan, war aber einmal fürs Femme Fatale da, aber seit sonst auch gar nicht mehr eingesetzt. Ich glaube einfach, dass die gerade nicht miteinander zusammenarbeiten. Bei Marik weiß ich es nicht, ob da, ne? Ich weiß noch nicht, wie so Verträge dann aussehen, ob der seine Auftritte auch durch hat oder. Da habe ich jetzt überhaupt nichts von gehört. Ja, mit Megan und Allison, glaube ich, ist da einfach gerade keine Zusammenarbeit. Jo. So. Dann nach der Al-Ani-Geschichte hatten wir eine vakante European Championship. Ricky Sosa, Ricky Sosa, Joseph Fenwick Jr. und Zoltan in einem 3-Stadt-4-Way-Match. Denn Liam Slater ist für ein 6-minütiges Tag-Team-Match, hat er die Auftritte bei WXW und RevPro abgesagt, um bei der WWE aufzutreten. Herzlichen Glückwunsch. Stattdessen hatten wir dann ein 3-Way-Match. Das hat gut 14 Minuten gedauert und für mich tatsächlich sehr überraschend hat Ricky Sosa gewonnen. Zoltan hätte ich ein bisschen ausgeschlossen, weil der gerade auch erst Academy-Champion war. Ich weiß nicht, ob man dem jetzt direkt nochmal einen Titel geben müsste. Für mich war ja die logischste Wahl Joseph Fenwick Jr. gewesen. Ist ganz gut, dass es nicht passiert ist, glaube ich. Kommen wir gleich nochmal zu. Aber in dem Moment war es für mich sehr überraschend. Wie hast du es empfunden? Absolut genauso. Also Kandidat Nummer 1 war für mich in dieser Freeway-Konstellation dann Joseph Fenwick Jr. Dann hätte ich noch Zoltan Außenseiterchancen eingerechnet. Mhm, hast du ja auch, Genau. Und ja. Ricky Sosa war für mich eigentlich der, wo ich sagte, nee. Ja, der wird ein gutes Showing haben. Der hat ein paar coole Moves, ein paar coole Spots. Und der steckt den Pin ein. Das steckt den Pin am Ende ein, genau. Ja, dann holt sich dann Fennec das Ding meinetwegen. Mhm. Aber es ist ja genau anders, also fast andersrum. Genau andersrum gekommen. Fennec war jetzt nicht der gepinnt wurde, aber Ricky Sosa hat tatsächlich den Titel geholt. Wie fandet ihr Josephs neuen Teamsong? Boah. War jetzt nicht besser als der alte, aber auch nicht schlechter. Der alte war jetzt auch nicht besonders gut. Ich finde, er ist zumindest sehr generisch. Schon mal, ich finde ihn zumindest schon mal personalisierter. Okay. Dieses Ave Josef, also das ist ja schon. Der Anfang, ja. Auch da muss ich sagen, du machst Ave Josef, aber warum? Ja, das ist halt die Aufgabe, warum der WXW, das über die nächsten. Warum ist er jetzt Römer? Warum Ave? Tja, das ist ja die Aufgabe, das dann über die nächsten Shows irgendwie zu erklären, warum oder wo das herkommt. Ob das irgendwie ein charaktermäßiges Ding ist, was die Begründung dahinter ist. Ja, das müsste man erklären. Klar, ist personalisiert, aber bisher noch vollkommen sinnlos. Und es gab jetzt um Alexander Schneider, Joseph Fenwick Jr. und noch weitere Leute aus Frankreich, die wir jetzt, glaube ich, nicht groß besprechen müssen. Einen Trainer und Booker und keine Ahnung. Da ist jetzt was passiert in Frankreich. Ich habe tatsächlich persönlich versucht, die WXW zu kontaktieren. Und auch die französischen, ich habe bisher noch überhaupt keine Antwort bekommen. Aber sowohl Schneider als auch Fenwick Jr. wurden von... Ich muss mal eben nachgucken. Es war auf jeden Fall APC. KO, glaube ich, hieß noch eine. CACC, also Catch as Catch Can. Und Banger Zone Wrestling aus Belgien, das ehemalige Bodysoy, suspendiert. Es gab auch ein paar. Schneider hat die Vorwürfe von sich gewiesen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und Fenwick Jr. hat in einem inzwischen gelöschten Beitrag gesagt, dass er seine Tätigkeit ruhen lässt, dass er mit seiner Karriere sehr zufrieden ist, dass er dachte, dass die Geschichte, wie auch immer, schon geklärt ist. Dass da aber jetzt noch Sachen in Klärung sind und was meistens kein gutes Zeichen ist, Fenwick Jr. hat seine Social-Media-Präsenz gelöscht oder auf, ich weiß nicht, ob man das auf privat stellen kann oder auf unsichtbar. Oder nee, ich glaube, er hat es tatsächlich komplett gelöscht. Ja, also das ist oft kein gutes Zeichen, sodass man, ja, sind momentan alles Gerüchte, aber ob man den dann nochmal wieder sieht, ob wir erfahren, warum Aave, halte ich derzeit für eher unwahrscheinlich. Aber das ist jetzt nur meine Meinung und kein Fakt, weil, wie gesagt, ich habe gehört, dass Tassilo Jung derzeit im Urlaub ist und von Felix Kronberg habe ich keine Antwort bekommen bislang. Und von den Belgiern, / Franzosen auch noch nicht. Ich meine, es ist jetzt auch 1,5 Wochen her. Ich glaube, dass ich von der WXW irgendwann sicherlich noch eine Antwort bekomme. Aber ob die da mehr wissen, ist natürlich auch die Frage, wenn das französische Interna sind, von denen gar nichts nach draußen dringt. Die Frage, die werden schon mehr wissen, aber ob wir das dann erfahren, ist dann natürlich die Frage, was natürlich auch das gute Recht ist. Eigentlich ist es ja auch ganz gut, intern zu besprechen, bis es was zu kommunizieren gibt. Ja. Ich denke auch, dass es, wenn es darauf hinausläuft, dass man das kommuniziert, dann wird es wahrscheinlich entweder sein, dass man sagt, okay, wir trennen uns von den beiden. Oder eben, wir haben es überprüft und kommen zu dem Entschluss, dass da nichts ist, was WXW betrifft oder was die beiden sich vorwerfen lassen müssen. Genau. Was auch immer es ist, also viel mehr wissen wir jetzt auch nicht. Genau. Richtig. Deswegen einfach mal abwarten, wenn sich da was ergibt. Könnt ihr es bei uns nachlesen. Ansonsten werden wir es sicherlich auch in einem Podcast nochmal adressieren. Ja, aber momentan könnten wir halt mehr als in der Gerüchteküche rumrühren und ehrlicherweise ist das ja unprofessionell und ja, Professionalität schreiben wir uns nicht immer auf die Fahne, aber ich finde, in dem Fall können wir das dann schon mal machen. Definitiv, definitiv, ja. Gut. Kommen wir zum Main Event. Peter Tiani gegen Ahura. Ich war sehr ratlos, wie es, also eigentlich nicht, Tiani gewinnt, aber ich habe halt gedacht, also auch da habe ich gedacht, es passiert mehr, eigentlich, ne, wie man im Street Fight oder wie du im Street Fight auch dachtest. Ich habe halt schon gedacht, dass hier der eine oder andere rauskommt, aber am Ende war es ja so clean, wie es halt sein kann. Tiani ist, glaube ich, selber im Shotgun-Vlog gesagt, so manchmal nimmt er eine Abkürzung, aber es klappt halt. Aber es ist jetzt nicht der Heel-Champion, der immer die Hilfe von außerhalb braucht. So, knapp 20 Minuten dann seinen Slingshot-Cutter, der übrigens echt cool ist, also gefällt mir sehr gut, ist ein toller Finisher. Auch davor halt. der erste Slingshot-Cutter gegen das Bein von Ahura fand ich auch sehr cool. Sehr cool. Also Tiani, das macht er echt gut. Konnte das Ding gewinnen. Ich glaube, das Spannendere ist nach dem Match passiert, aber erstmal, wie hast du das Match gesehen? Also, knapp 20 Minuten, wie jedes Ahura-Match, war es für mich 5 Minuten zu lang. Würde ich so insgesamt mitgehen. Ich bin jetzt mittlerweile auch nicht mehr der Fan von der ganzen Fuß-Action. Das wird mir mittlerweile ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Also genau. Ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht, ob das unbedingt ein Gimmick sein muss. Ey, nutze es halt einmal aus, dass da einer eine Fußverletzung hat, aber jedes Mal, oh, das könnte wieder klappen, wenn ich einem Socken und Schuh ausziehe, weiß ich nicht. Muss nicht dreimal eine Folge sein. Nee, genau. Vor allem, was ist dann der Payoff davon? Beim nächsten Gegner hast du einen, weiß ich nicht, der... Vielleicht hat Tiani eine Sockensammlung von allen besiegten Gegnern, die hängt da sich ungewaschen an die Wand. Boah, was meinst du, wie es bei dem riecht, ey? Heide Witzka. Möchte ich gar nicht wissen dann. Nee, aber mit den 5 Minuten weniger würde ich mitgehen. Ansonsten fand ich das Match technisch sehr, sehr gut geworden von beiden. Also mir sind nicht so viele in Erinnerung geblieben langfristig, aber ich würde sagen, eins der besten Ahura-Matches im Jahr. Und ich bin tatsächlich auch sehr froh darüber, dass Tiani auch mal clean häufiger gewinnt in letzter Zeit. Ja, ich mag das auch. Also ich bin kein riesen Chicken-Heel-Fan, außer du hast wirklich einen Charakter, wo es wahnsinnig gut zu passt. Mhm. Aber oft werden ja die Top-Heels zu Chicken-Heels einfach, weil es einfach ist. Ja. So. Aber ich finde das unnötig, weil ein Heel kann auch mal stabil sein. Natürlich sollte der ein Opportunist, sagt man oft, so betont man es. aber wir brauchen nicht immer Chicken-Heels an jeder Ecke und Kante. Also finde ich super, dass da einer sagt, oh, ich sehe da was, das nutze ich. Aber ansonsten kann ich auch einfach mal ohne Hilfe gewinnen. Also finde ich fantastisch. Das macht dann, mir macht es viel mehr Spaß, mir so einen Heal anzugucken. Ja, auf jeden Fall. Bin ich ganz bei dir, auch vor allem jetzt, wo Tiani in diesem Match zumindest auch ohne Vorwerk draußen war. Genau, ja. Hat man auch, also zumindest ich meine gesehen zu haben, so ein bisschen auch aus seiner damaligen Face-Zeit so ein bisschen mehr, jetzt nicht unbedingt High-Flying, aber so ein bisschen technischere Sachen, meine ich, gesehen zu haben von ihm. Du bist echter Analysierer hier, Analyst. War zumindest mein Eindruck. Und ja. Was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, dass Tiani irgendwann in diesen, ich glaube, einen Tritt zwischen die Beine von Ahura war es, dass der das dann später ja auch gekontert hat, mit einem eigenen Tritt zwischen die Beine, dass er quasi Tiani mit seiner eigenen Medizin bekämpft hat. Ja, da hat er Rainer Ringe geküsst und dann... Den hat Uhura auch schon zum 12. Mal gebracht. Ja, ja. Ich küsste ja, oder leg den Ringrichter ab und mach dabei einen Low Blow. Ja. Da sind wir wieder bei Spots, die sich wiederholen, wo ich denke, ja, habe ich schon mal. Aber ey, ich werde auch in meinem Leben kein großer Uhura-Fan mehr. Aber Julian, perfekte Überleitung, muss ich auch gar nicht mehr. Weil Uhura hat danach noch ungefähr eine halbstündige Rede gehalten. Ganz kurz im Chat steht noch, war schon sehr müde von der langen Show. Das ist so ein bisschen das AEW-Problem. Ich finde es fantastisch, dass man für sein Geld so viel geboten bekommt. Also ein Abend zieht sich dann schon. Das ja, muss man total. Einfach sagen. Ne? Also ich finde, der Sweet Spot ist sicherlich irgendwo unter 10 Matches. Ja. Also wie gesagt, bei AEW, die Pay-Per-Views gerade in den USA kosten wahnsinnig viel und ich finde es gerechtfertigt, dass man da dann auch einfach mit Pre-Show 6 Stunden auf Parkett ballert für den Preis. Aber es zieht sich dann. Da ist natürlich nochmal anders, weil es für uns mitten in der Nacht ist, klar. Aber man hat es auch hier gemerkt, dass irgendwann so, ja, man war irgendwann, also gerade als Uhura dann noch seine Rede hielt, habe ich irgendwann gedacht, so komm, ich habe ehrlicherweise gar nicht mehr auf die Uhr geguckt, aber so um 11 Uhr wird es da schon rum gewesen sein. Ja, wir waren, ja, genau. Ich war nach Mitternacht zu Hause. Also ja. Gut, wir haben noch ein bisschen auf dem Parkplatz gequatscht, aber nichtsdestotrotz. Ja, Uhura hat gesagt, so ja, also eigentlich auch, boah, die Promo war auch. Mal ganz kurz nochmal zu dem Thema. Ich muss aber auch sagen, man feiert auch nicht jedes Jahr 25. Geburtstag von daher. Alles gut. In dem Sinne auch ganz okay, dass man mal statt den normalen, weiß nicht, 6, 7 Matches auch mal ein paar mehr auf die Karte gebracht hat. Wie gesagt, das Problem ist ja auch in Anführungszeichen. Und eigentlich finde ich es fantastisch. Ja. Dass man für sein Geld wirklich was geboten bekommt, dass man viele Leute sieht, gerade zu einer Geburtstagsshow gebe ich dir recht. Ich würde das auch gar nicht kritisieren, aber ich verstehe den Punkt, dass man, ne, und ich merke es auch selber, dass man dann Phasen drin hat. Also es ist ja auch so wellenmäßig irgendwie so, ne? Also man hat dann irgendwann eine Phase, so den toten Punkt, sag ich mal, den man vielleicht auch über einen Tag hat, den hat man dann noch so in so einer Show, ne? Ja, ja. Auf jeden Fall. Ja. Naja, Uhura hat. Mir fehlt das richtige Wort dafür. Er hat eine Promo gehalten, das Wort habe ich, aber. Real Talk. Ja. Er hat so ein bisschen Kayfabe eigentlich die gesamte Konkurrenz begraben. Ja. Ja, das kommt hin. Das fasst es eigentlich schon hervorragend zusammen. Er hat ja gesagt, er hat noch nie in seinem Leben, was hat er, 6 Wochen oder 3 Monate am Stück? 3 Monate. Er hat noch nie in seinem Leben 3 Monate am Stück für Wrestling trainiert. Weil das alles nur so nebenbei ist, er hat sich ein Unternehmen aufgebaut, bliblablub. Also ich glaube, es war wirklich als Face-Promo gemeint, aber ich fand, es war eine Katastrophe. Also ich finde, ich kann Uhura sowieso nichts ab. Also für mich ist der kein Face, das ist ein arroganten Schnösel, den der spielt, der warum auch immer gut ankommt, aber das muss ja jeder selber wissen. Aber diese Pro, also ich habe noch nie in meinem Leben richtig trainiert, weil für mich ist das ein Nebending und ich habe mir ganz andere Standbeine aufgebaut, aber jetzt trainiere ich mal 3 Monate und dann gucke ich mal, wie weit ich im Karat komme, für das ich mich jetzt angekündigt habe. Das hätte man auch unter einer halben Stunde verpacken können, dass man so nebenbei bemerkt. Und ein bisschen sympathischer ginge auch, ja. Ja, aber das ist ja wirklich sein ganzer Charakter. Aber, also, weiß ich nicht. Also, und alle haben ihn halt wieder gefeiert und ich dachte mir so, habt ihr eigentlich gecheckt, dass der gerade wirklich gefühlt den gesamten Kader begraben hat? Mhm. Also, alle, gegen die er gewonnen hat, ja, für euch muss ich noch nicht mal wirklich trainieren. Ja, es war Real Talk, ja. Schön, Chat, schön. Schön, dass es Real Talk war. Ja, das. Ich nehme euch mal mit in das Leben hinter einem Wrestler. Hm, toll. Ich meine, an sich finde ich, oder habe ich mit so einem Real Talk-Segment auch gar keine Probleme, wenn es nach der Show ist, ne? Aber die absolut, wie du es gesagt hast, keine 3 Monate am Stück trainiert, trotzdem ist er einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste. Er ist der König. Er ist der König der Catcher, absolut. Hat sich ein bisschen nebenbei wrestelt, nebenbei ist trotzdem sehr, also macht alles nebenbei und ist trotzdem überall der Beste. Ja. Gott, also, nee. War ich auch kein Fan von. Und ich glaube, wir haben auch an einigen Stellen ein wenig auflachen müssen, weil diese Aussagen teilweise auch einfach so. Ich weiß nicht, ob arrogant das richtige Wort dafür ist. Einfach. Doch, ist das richtig. Ja, schon, ne? Also sich selbst über dieses Level der anderen heben, jetzt vielleicht nicht direkt mit Worten, sondern halt eben mit der Aussage zwischen den Zeilen. Ich mache das hier nur nebenbei und alle anderen, die trainieren dafür ihr Leben lang. Also ich bin König der Catcher und stehe in verschiedenen Titelmatches und es reicht nur nicht zum ganz großen Wurf, weil ich einfach kaum trainiere. Ja. Ja, das ist die. Das war so die Kernaussage, genau. Also. Wie gesagt, ich glaube, dass er es ganz anders gemeint hat. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er sagt, so ich begrabe jetzt einfach mal den ganzen Kader, weil er hat auch ein paar nette Sachen gesagt. Er hat ja gesagt, ey, wenn meine Karriere da beim Karat ändert, ich habe immer noch nicht ganz verstanden, wenn das Karat gewinnt, ob es dann weitergeht. Das hat er meines Erachtens offen gelassen. Er hat ja nur gesagt, er hört auf, wenn er rausfliegt. Also ne, wer gegen ihn beim Karat gewinnt, beendet seine Karriere. Das waren seine Worte. Sprich, er will jetzt nochmal 3 Monate alles raushauen und dann Karat gewinnen. Jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Was hatte ich denn gesagt? Weiß es nicht mehr. Achso, er hat gesagt, er hatte eine gute Karriere und wer da alles Backstage noch ist und hat dann irgendwie Soltan zweimal aufgezählt und noch ein paar andere Namen, die, ne, keine Ahnung, M4 und Bellamy und was weiß ich, hat er gesagt, Robert Dreisker, der sich Backstage echt den Arsch arbeitet wie kein anderer und ne, also hat ja auch wirklich ein paar nette Sachen gesagt. Das war ja absolut keine reine Heel-Promo, ne? Deswegen glaube ich, es war von ihm gar nicht so beabsichtigt. Aber ich glaube, jeder, der einfach mal drüber nachdenkt, was diese Zeilen bedeutet haben, denkt sich, boah, what the fuck, war das für eine Promo? So, wo du wirklich eigentlich deine gesamten Gegner begraben hast. Ja. Aber ich glaube, er hat es nicht so gemeint. Also sage ich jetzt zum 5. Mal, aber es kann ich würde so nicht sagen, dass das ein arrogantes. Ich glaube nicht, dass er da den arrogant, dass er da der arrogante Arsch war oder dass er ihn spielen wollte, aber es kam so rüber. Genau. Ja, bin ich ganz bei dir. Ja. Das war insgesamt die Aussage zwischen den Zeilen, die war nicht ganz passend zum Inhalt der Worte. Ja. Naja. Ja, jetzt ist also die Frage, gewinnt er das Karat oder wird jemand seine Karriere beenden und wer wird seine Karriere beenden, wenn es so weit kommt? Können wir das Thema aufmachen, wenn wir das Karat na gut, okay. Weil ich, keine Ahnung, ganz ehrlich, vielleicht ist der Besieger ja auch noch gar nicht gemeldet. Ja, Axel Tischer. Hm. Keine Ahnung. Einer der 17 also, Japaner. Ja, man weiß es nicht so. Also lass uns abwarten, wer noch sich fürs Karat qualifiziert oder bestätigt wird. Und dann. So, gibt es noch Fragen? Den Punkt in Richtung, was passiert, wenn das Turnier gewinnt, finde ich auch sehr interessant, weil da hat er wirklich gar nichts gesagt. Er hat nur gesagt, wenn das Karat vorbei ist, dann ist seine Karriere auch vorbei, wenn er gewinnt. Ja. Über das Titelmatch irgendwann. Ja. Tja. Ich fände es lustig, wenn er in der ersten Runde rausfliegt. Ja. Habe ich auch schon gesagt, erste Runde gegen Dieter Schwarz. Der gewinnt das Karat. Wenn nicht, lässt sich Julia nicht versuchen, von einem random gewählten Japaner machen. Dann losen wir. Finde ich gut. Ist hiermit bestätigt. Warum werden jetzt hier solche Wetten abgeschlossen? Du hast da gar nicht mitzureden. Ja, ich merke das schon. Warum habe ich da nicht mitzureden? Weil du den Wetteinsatz noch nicht eingelöst hast. Mhm. So. Ja, wenn es jetzt nichts mehr zur Anniversary zu besprechen gibt, würde ich zu Back to the Roots gehen. Denn Bielefeld überspringen wir gekonnt. Weil, ja, da ist jetzt, also, wenn man sich die Matchcard anguckt, Peter Tiani gegen Soltan in einem Non-Title-Match, Ricky Sosa gegen Cappuccino Jones, beides Champions, kein Titel steht auf dem Spiel, Ahura gegen Metehan, Ella Envy, bei der musst du mir gleich helfen, das war die ich meinte, gegen Jay Nero, gegen Stephanie Mays und Elia Blum gegen BK Westbrook, wer auch immer das ist. Ja. So. Also wir können ja vielleicht mal ganz kurz zumindest die... Ja, also ich sag mal ganz ehrlich, Tihani wird gewinnen, Ricky Sosa wird, ja, wobei... Mh, ja, okay, Cappuccino Jones wird den nicht gewinnen, glaube ich nicht. Der ist WWE irgendwas Champion. Ja, ID. Also das heißt ja erstmal nichts im Indie-Bereich. Das heißt ja nur, dass die Matches von WWE abgesegnet sind. Heißt nichts. Also, ja gut, ist kein Titel auf dem Spiel, ne? Ja, dann ja eben, deswegen könnte beides. Ahura wird's gewinnen. Ja, worum geht's bei Ahura? Gemittern One-Fall, das wollte ich auch sagen, danke an den Chat. Das ist wirklich alles, worum es geht. Ja. Ist ja auch wieder so der Push von, also Push von Metehan und Rambo durch den Sieg im Tag-Team, 4-Way-Tag-Team-Match. Ja, und jetzt machen wir das Singles-Action. Das ist so ein bisschen das KXS-Problem. Aber es ist halt auch nur Bielefeld. Gut, es wird übertragen. Es ist eine ausgestrahlte Show. Da hatten wir teilweise ausgestrahlte Shows, sinnvollere und bessere Matches. Ja, die Karte. Ich bin froh, dass wir da nicht hinfahren, muss ich ehrlicherweise sagen. Das wäre nur, um mich hier zu sehen, eigentlich ganz nett gewesen. Wir können auch einfach so zu mich hier fahren, das ist auch in Ordnung. Eben, da gibt hervorragende, ich weiß gar nicht mehr, was war das nochmal für ein Eintopf da letztes Mal? Curry, Kürbis? Oh, der Kürbis war Curry. Geil. Ja, war ich geil. Oh, wir kommen nochmal vorbei mit hier. Aber das besprechen wir jetzt nicht im Stream. Ja, BK Westbrook ist übrigens ein US-Amerikaner, der für Deadlock Pro Wrestling viel unterwegs ist und ja. Also in Amerika die Indies so ein bisschen macht. Mit dem konnte ich tatsächlich vom Namen her gar nichts anfangen. Ich habe ein bisschen recherchiert und konnte ich auch immer noch nichts mit ihm anfangen. Richtig. Genau, Ella Envy kann ich aber auch nichts mit anfangen, tatsächlich. Achso, ich dachte, das wäre die, von der du mir letztens erzählt hast. Das ist nicht die aus der Academy, das war MC Alossa heißt die. Ah ja, die Ella Envy, MC. Ja, interessanterweise, Janeiro hat ja auch einen Shotgun. Ja, genau. Janeiro hat ja auch im Shotgun-Vlog irgendwie was erzählt, von wegen die eine nach Hause geschickt. Und hier kommen mit MC aus der Academy, da hat sie jetzt auch schon 2 Matches gehabt. Und Ella Envy, die nächsten schon wieder, die sie jetzt nach Hause schickt, weil Mutti kümmert sich. Oh, Mutti, ich fand's auch ganz schlimm, ja. Ich bin ganz ehrlich, ich finde jetzt, also Ella Envy, wie gesagt, keine Ahnung, kenne ich nicht. Emsi hatte jetzt vor Anfang des Monats ihr erstes Match in der Academy bei einer Heatshow. Die hatte jetzt letzte Woche ihr zweites Match. Ich sehe ich jetzt noch nicht auf einer WXW Main Show Card. Aber das zeigt auch mal wieder, wie die Women's Division einfach derzeit. Reden wir noch von Ella Envy? So halb. Okay. Nee, jetzt gerade so ein bisschen mehr von Emsi, die ja jetzt okay. im Shotgun-Vlog erwähnt wurde zumindest. Ja. Was ja dann schon ein bisschen impliziert, dass die dann auch ins WXW Main Roster, sag ich mal, aufsteigen könnte. Ach, vielleicht meinte sie Ella Envy oder ich weiß es nicht. Nee, die hat ja beide genannt. Die hat ja beide genannt. Ah, okay. Das weil Ella Envy ist zumindest mehrfache ehemalige NWA Worlds Tag Team Women's Champion mit okay. Kenzie Page und Roxy und Miss Star. Und dann steht auch noch Stephanie Mays in diesem Match. Die. Ach, von Bielefeld, ja. Ja, geh mal Bielefeld durch, mach mal. Ja, sind wir ja schon. Also, ach so, sind wir schon. Okay, ich will jetzt durch, wenn du zu dem Match nicht mehr zu sagen okay. hast. Also. Ja, Jared im Chat steht: denke, dass die Ricky Sauce jetzt etwas aufbauen werden, wenn er den Titel schon hat. Ja, es ist aber immer ein WWE-Typi, aber ja, mag schon sein. Frage: Wenn der ID-Titel wechselt, ist der andere direkt bei ID? Ich glaube, genauso funktioniert das mit WWE-Verträgen, wenn da ein Schlupfloch drin ist. Nee, aber tatsächlich ist es genau so, wenn die ID-Titel-Matches abgesegnet sind von WWE, beziehungsweise durch das ID-Ding, dann bekommt derjenige, der den Titel gewinnt, auch tatsächlich einen ID-Vertrag. Ja, genau. Aber da der Titel nicht auf dem Spiel steht, aber da der Titel hier nicht auf dem Spiel steht, spielt das keine Rolle. Ja. Diesmal kein Turnier für den Karatsport, zumindest noch nichts angekündigt. Mag aber natürlich sein, dass das passiert. Andersrum kommen ja auch noch ein paar Shows. Ne? Also wir haben nach Back to the Roots haben wir noch Dead End in Hamburg. Ja, Punkt. Aber wir haben noch Dead End in Hamburg. Wobei wir haben auch die Road to 16 Karat Gold in Leipzig. Auch die wird bestimmt übertragen. Würde mich fast wundern. Ist eine Leipzig-Show. Ist jetzt weder ein Live dran noch eine Nummer, die heißt einfach Road to 16 Karat, aber normal ist auf den Road to ist meistens noch ein Turnier um den allerletzten Spot, das könnte ich mir schon vorstellen. Ja. Ja, trink etwas, machen wir. Mhm. So, Bielefeld wird nur für WXW aufgebaut. Gut, wenn du das sagst. Gut, dann ich würde sagen, wir machen viel letztes Mal, Julian. Ich gehe auf der WXW-Seite von unten nach oben und dann sprechen wir drüber. Komm ich mit, auf geht's. Let's go. BK Westbrook gegen Soltan. Ja, ist wie gesagt der US-Amerikaner, wo ich nichts zu sagen kann und es würde mich sehr überraschen, wenn er gegen Soltan gewinnt. Bin ich bei dir? Ich sehe den Mehrwert eines solchen Matches, das anzukündigen, nicht gerade. Also das ich kenne BK Westbrook nicht, Soltan kenne ich, also hat man gesehen. Ja schon öfter, ja. Wie kündigst du so ein Match an? Also dann gib dir doch wenigstens, mach dir wenigstens die Mühe, wie du es bei Jane Nero und Madison Marley gemacht hast, mach eine Story draus. Aber hier einfach so ein Match ankündigen, das ja, vor allem den hättest du ja auch fragen können, bestimmt so ein Westbrook, ey, mach mal ein Video, werde ich dir bestimmt den Heel spielen, vor allem, wenn ich mir das Foto angucke, das ist kein Face. So, mach ein Video, ey, ja, ich habe gehört, da ist ein junger Ungar, dem zeige ich mal, hier, junger Ungar, paar junges Gemüse, mal fertig, was weiß ich. Da ist auch gereicht, eine Woche vorher in Bielefeld, hier Peter Tihani gegen Soltan verliert, Tihani ist so, hey, cool, auch Ungar, war ein gutes Match. Das wird Tihani machen Arm. Als Heel Champion. Wer weiß. Danach kommt er meinetwegen raus, legt hier Soltan flach und. Wir kommen zum nächsten Haut ihn um und sagt dann hier: Nächste Woche will ich dich in Oberhausen, wenn du schon vom Champion den Ritterschlag bekommst oder sowas. Also, das hätte viel mehr Alter Schwede, Gewicht als. Bist. Ja, ne? Aber wie gesagt, einfach so Matches ankündigen, das. Warum sollte mich das jetzt gerade noch interessieren? Also es ist gar nicht böse gemeint, gegen niemanden von den beiden und nicht gegen das Booking-Team, aber warum sollte mich dieses Match gerade interessieren? Gegen wen ist es dann gemeint? Natürlich ist es gegen das Booking-Team. Okay, ist es gegen Booking-Team gemeint. Ich wollte hier No Front, dann eben Full Front jetzt. So. Ja, gut, ich stimme dir nicht zu. 10 out of 10, next das level. Ist so egal. Gegen Planet Gojira. Ja, ist ja fast Bushi und Naito, ne? Ja, das ist ja erst in Hamburg. Achso. Bushi und Naito sind in Oberhausen nicht dabei. Ja, auch da wieder ein sehr random Match, was man sicherlich über Shotgun V-Lock nochmal anders hätte aufbauen können. Weißt du, so ein Duke und Bellamy hätten sich ja drüber lustig machen können. Haha, Titel verloren und das gegen den Grind und dann, wir erwischen euch euer Grinsen vom Gesicht, hier, back to the rules. Fertig aus. Hätte machen können. Ja, die hast du ja auch vor allem beide da gehabt, von daher. Ja. Hätte es ja auch gepasst, hätte sie nochmal eben kurz ein 2-Minuten-Ding für das Film. Von Benjamin und Duke hatten wir im Shotgun-Video auch gar nichts. Ja. Glaube ich. Außer, ich habe schon wieder verdrängt. Aber nee, ich kann mich auch nicht erinnern. Ja. Dann Geniro gegen Ella Envy, kann ich nichts zu sagen. Ella Envy, ja, so ein bisschen Camilla-Gear auf dem Bild zumindest. Weiß nicht, ob sie da so ein, aber... Das, so ein Leoparden-Ding ist für mich eigentlich schon wieder Heal. Also, aber wir haben noch nicht Heal gegen Heal, oder? Also Ella Envy muss doch... Also, boah. Naja, aber vielleicht ist das ja auch einfach nur das einzige Bild, was sie von ihr hatten. Warten wir mal ab. Da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Ich kenne sie nicht. Ich auch nicht. Sie hat den Spitznamen laut Cage Match der Pro-Wrestling-Popstar. Also erwarte ich hier Becker. Wollte ich gerade sagen, das ist doch Becker, oder? Die mit ihrem eigenen Lied wieder rauskommt. Ja, dann freue ich mich auf die Show. Hat sich umbenannt, ja. Ja, auch, es tut mir voll leid. Wir gehen, aber bis auf die Titelmatches ist ja halt wirklich nichts aufgebaut. Ja, aber dazu kommen wir jetzt. Von daher, hey. Denn der Grind hat die erste Titelverteidigung gegen die Greedy Souls. Normalerweise würde ich ja sagen, erste Titelverteidigung. Da gewinnen die. Der Grind, gar keine Frage. Aber... Draiska und Roman sind ja noch lange nicht fertig miteinander und ich sehe immer noch irgendein Three-Way oder so beim Karat. Und ich sage hier, es wird bestimmt nicht passieren, aber ich sage es einfach trotzdem, die Greedy Souls gewinnen hier durch einen Eingriff von Robert Draiska. Das fände ich interessant, weil du dann viel Wäre für mich hast, ja? Rein von der Story her wirklich am besten, weil ich brauche nicht nochmal Grind gegen Gojira in einem Einzelmatch. Ich finde, da haben wir jetzt vielleicht das Finale hinter, aber die Greedy Souls sind ja auch noch nicht fertig. Dann nehmen die den Titel mit, meinetwegen auch bis zum Karat, so viel ist ja nicht mehr. Und da gibt es dann Three-Way und da kann sich der Grind dann nochmal durchsetzen auf der ganz großen Bühne. Also ein Tag-Team-Scramble oder sowas in die Art. Also oder einfach Outlet ein Three-Way-Match. Match. Ja, also da hast du ja wirklich dann auch ein paar mehr Optionen, das ist schon richtig, das sehe ich auch. Vor allem die Greedy Souls als Tag-Team-Tournament-Gewinner, die sind ja bisher so ein bisschen unterm Radar auch geflogen danach, ne? Na gut, die haben also, gewonnen den Titel, aber ja, dann für, schnell für wieder zwei verloren. Tage irgendwie mal gehalten, direkt wieder verloren, genau. Ja. Und dann hieß es ja, wir kommen nächstes Jahr wieder. Da habe ich jetzt auch mit gerechnet, okay, ja, dann bist du im Herbst oder so. Ja, habe ich auch gedacht, irgendwann, wenn überhaupt. Oder see you next year. Nur, ja, das überrascht mich. Aber finde ich ganz cool, die beiden. Ja, freut mich auch. Cooles Team. Fand ich anfangs gar nicht, aber naja, ja. Ja, auch ans Herz gewachsen. Ja, also ich find deine Option deutlich schöner, muss ich sagen, dass die Greedy Souls den Titel gewinnen, meinetwegen durch einen Eingriff. Und dann irgendwie wieder so eine Dreierfehde. Mir auch noch mit einem Rambo rein, hast du eine Viererfehde auch schon. Das weiß ich jetzt nicht. Ich finde, die drei, das sind schon so die Protagonisten gewesen. Und nee, dann ist macht richtig. Den Jahresabschluss, der das Karat irgendwo auch ist. Und dann packst du die drei ins schöne Three-Way-Match. Und dann kann sich da der Grind dann gegen alle Widerstände durchsetzen und das Match gewinnen. Ja, das stimmt. Das wäre eigentlich fürs Karat das Beste, was du da machen kannst. Ja. Unified World Wrestling Championship. Peter Tiani hat einen Vertrag, Julian. Ja. In dem steht drin, dass er nicht gegen Elia Blum antreten kann, Julian. Nicht muss, ja. Ja, nicht muss. Jetzt gibt's ein Match bei Back to the Roots, Julian. Oh, jetzt bin ich gespannt. Peter Tiani, weißt du, gegen wen er antritt? Nee, sag's mir, David. Gegen den Number One Contender Elia Blum. Oh, Moment, was? Ja, es gibt eine gute Erklärung dafür. Ah, jetzt bin ich gespannt. Das wird sicher Sinn ergeben. Ja, total. Es gibt ein Schlupfloch im Vertrag. Nein. Willst du wissen, welches? Ja. Ich auch. Ja. Junge, Junge, Junge! Mann, wir fragen uns über Monate in diesem Podcast. Boah, am Ende muss es doch irgendwie zu Tieren die Blumen kommen. Wie kann man da hinkommen? Was können sie machen? Ah, bestimmt bringt Blumen irgendwie Vorwerk in seine Gewalt und der segnet das Match dann ab, oder? Ne, weil er um Vorwerk keine zu retten, Ahnung, ja. Nee, um sich selber zu retten, weiß ich nicht. Lässt Vorwerk die Klausel streichen. Dann gibt es vielleicht auch Stress zwischen Tieren die Vorwerk. Könnte man alles machen. Nehmen wir mal ein Schlupfloch. Es kann also so einfach sein! Ja, ich würde nicht sagen, es kann so einfach sein, es ist zu einfach. Bonk, bonk, bonk! Ja, also hier verstehe ich auch wirklich gar nicht mehr. Also, da hat es ja gar keine Mühe gegeben, ne? Wirklich, das ist ja lächerlich! Und das da sind wir voll Front Kicks Booking Team. Was ist das für eine sloppy, schlecht ausgewürfelte Idee? Sollten wir das bei unserem Twitch-Projekt bei WWW auch mal so machen? Sollten wir auch mal irgendwie eine Klausel machen, dass irgendwer nicht mehr um den Titel antreten darf? Bau doch die Story. Und dann zeigen wir denen mal, wie man die Stipulation dann wieder zurücksetzt. Bau doch eine Story nicht auf, wenn du nicht weißt, wie du sie beendest. Also wenn ich eine Klausel drin habe und weiß, das Match muss ich am Ende noch bringen, muss ich doch eigentlich schon die Idee haben, so komme ich dahin. Ja. Und es gibt ja wirklich genug Sachen. Weiß ich nicht, Blum macht irgendwas mit Tierney oder irgendwas mit Vorwerk. Der Vorwerk ist ja der Manager... keine Ahnung, macht den so fertig, dass der irgendwann die Klausel streicht, um seine eigene Haut zu retten. Entführt Peter Tianis Schwester, die ja da arbeitet. Keine Ahnung, es gibt tausend Ideen, die man machen könnte. Anstattdessen rede ich, oh, they found a loophole. Und dann erkläre ich noch nicht mal, was das für eins ist. Die Klausel ist abgelaufen am 20.12. Oder der Weihnachtsmann hat sie im Geschenk gestrichen. Oder es war Zaubertinte. Keine Ahnung, irgendwas. Aber ja, es war ein Loophole. Ja, ja, Loophole. War ein Loophole. Kann man nichts machen. Tja. Tja, schade. Aber wir machen Pure Rules, weil ich darf trotzdem bestimmen, was für eine Matchup wir machen. Ja. Hä? In dem Bereich gilt die Klausel noch, nur in allen anderen nicht. War eine andere. War gar keine Non-Compete, nur Peter Tieren hier das Match bestimmen. Da haben sich vertan. Entweder er muss nicht antreten oder er darf das Match aussuchen. So. Nee, es ist überhaupt gar keinen Sinn. Also da sieht auch halt Vorwerk als Manager total blöd aus. Das stimmt. Ich habe den Vertrag verhandelt, du musst dich nicht mehr um Elia Blum kümmern. Keine Sorge, alles unter Kontrolle. Ah, die haben übrigens ein Schlupfloch gefunden. Tut mir jetzt echt leid, du musst doch nochmal antreten gegen den. Und das gibt noch nicht mal Diskussionen, weißt du? Wäre ich jetzt der und sage, ich will nicht gegen Blumen antreten, du machst mir einen Vertrag, du, da sitzt du, du machst mir einen Vertrag, keine Ahnung, ja, nee, kein Problem, den musst du nicht mehr sehen und sagst mir, ah, du, die müssen den doch sehen, dann sitze ich doch nicht da, ach ja, ich hab Schlupfloch gefunden. Da würde ich sagen, sag mal, hast du sie noch alle oder was? Du hast mir gesagt, ich muss gegen ihn antreten, was ist das für eine Scheiße? Was hast du da verhandelt? Das wäre eine angemessene Reaktion. So, ja, auch das. Was ist dein scheiß Problem? Das wäre die richtige Antwort. Grüße gehen raus an Markus. Ja, auch was Pascal hier schreibt, WXW, ey, Blum darf ja nicht gegen Peter antreten, ne? Aber wir erinnern dich einfach zum Number One Container, kann er nichts machen. Das wäre schon eine bessere Erklärung gewesen als das, was sie gemacht haben. Das ist ja auch keine Erklärung. Ja, aber es wäre zumindest nicht ganz so faul wie, oh, wir haben ein Loophole. Das ist genauso faul. Ja, aber es. Du kannst ja sagen, die Stipulation oder die Vertragsklausel war, Peter Tihani muss den Titel nicht gegen Elia Blum verteidigen. So, und jetzt ist aber halt die Bedingung, okay, Peter Tihani muss den Titel gegen den Number One Contender verteidigen, der halt zufällig Blum ist. Nee, stimmt, da bin ich richtig begeistert, wenn das die Story wäre. Ich sage nicht, dass ich davon begeistert bin. Was eigentlich für eine Scheiße zusammen? Bist du im PXW Booking Team oder was? Ja, Robert hat mich da reingeholt. Ja. War meine erste Idee. War nicht gut, David? Doch, war super. Nein, ich bin da doch absolut bei dir. Ich versuche nur so ein bisschen zu sagen, okay, damit hätte man vielleicht irgendwo noch ein bisschen was retten können. Und auch was Connor gerade fragt, vor allem, wann haben die denn entschieden, dass Blumen Number One Contender ist? Durch ein Match gegen Vorwerk? Wenn Vorwerk das gewonnen hätte, hätte er das Titelmatch bekommen? Das hätte ich gerne gesehen. Naja, rein sachlich gesehen, es ist ein Pure Rules Match. Ich tippe mal, dass es diese Ring of Honor Dinger sind, wo man halt drei Rope Breaks hat, keine Faustschläge ins Gesicht und am Ende theoretisch eine Jury, in der Robin Christopher Vorwerk sitzen wird. Die Idee finde ich schon wieder absolut fantastisch tatsächlich, dass Vorwerk sich wo irgendwie... Wo nur Vorwerk Jury drin sitzt. Nicht, Vorwerk, Marek und, keine Ahnung, Mandy Massi. Oh Gott. Keine Ahnung, aber das finde ich, tatsächlich schon wieder lustig, wenn Vorwerk irgendwie schafft, in diese Jury zu kommen. Ja, das wäre so. Tatsächlich dann, also, das wäre okay. Auf der anderen Seite ist das irgendwie nicht so das Payoff-Match, was ich mir gewünscht hätte, aber hoffentlich ist es das einfach auch noch nicht, sondern das zieht sich noch bis zum Karat. Ja, ich glaube nicht, dass Blum hier gewinnen wird. Nee, natürlich nicht. So, wir werden sehen, aber... Ja, also setz Vorwerk der wirklich in die Jury, lass ihn durch Punkte dann gewinnen. Genau, wegen weil so Scheiß. Dann kannst du wirklich weiterziehen bis zum Karat, weil Blum dann ja wirklich sagen kann, ey, die haben mich voll gescrewt hier, der hat die Jury und weißt du, dann gibt es dieses schöne Timelimit, 20 Minuten, glaube ich, ist das Timelimit und danach entscheidet dann die Jury auf Tier an die Sieger, obwohl Blum halt voll überlegen war oder so, kann es ja locker so erzählen. Ist ja dann auch immer so eine Sache, welche Regeln jetzt halt wirklich zum Einsatz kommen. Ne? Also ich kenne nur die Ring of Honor Pure Rules, ja, aber kann natürlich sein, dass sie ihre eigenen Pure Rules haben, da wäre ich dann schon wieder raus. Das wird man uns aber bestimmt noch irgendwann erklären. Gut, genug geraged, muss meine Stimme schon. Wir haben noch ein Main Event, das wird meines Erachtens sicherlich der Main Event sein. Hector und Victus Leaves WXW. Achso, ne, so ist das. Naja. Dennis Kestonik gegen Hector und Victus. Ich glaube, da haben wir eigentlich schon alles zu gesagt. Ja. Es wird der blutige Abschluss einer langen Fehde und Hector wird in Papa-Pause gehen. Ja, und Dennis Kestonik sich dann als einer der größeren Heels etablieren. Ja, gut gewähltes Match, aber ja, für alle, die, glaube ich, drin sind im Produkt. Nicht ganz spannend. Ja, das haben wir jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt über die letzten Monate verteilt. Deswegen hoffe ich, dass es sich 2026 ein bisschen bessern wird. Mit ein bisschen, also mir ist klar, dass es im Indie-Wrestling halt super schwer ist, langfristiges und sinnvolles Booking zu machen, weil du halt nie weißt, welche Leute du in 6 Monaten noch zur Verfügung hast. Die könnten Ja. ja, keine Ahnung, NXT Europe startet und plötzlich ist die Hälfte weg oder hier werden wieder wie Aigle Blanc und Mike D und Saraya 3 der Talente unter Vertrag genommen Ja. und sind auch nicht mehr zu booken. Kann immer alles passieren, aber ich würde mir halt wirklich wünschen, dass so Sachen wie wir haben einen Loophole Und gefunden nicht mehr daran, vorkommen. daran liegt es ja nicht, weil die beiden sind da. Also weißt du, das ist jetzt nicht so, dass Blumen auf einmal weg sein wird. So. Wahrscheinlich. Zack, WXW-Vertrag, WWE-Vertrag. Naja. Für NXT Europe verpflichtet. Und Ja. tschüss. Gut. Das ist Back to the Roots. Gibt es noch Fragen? Hier steht, ich freue mich aufs Tag Team Match und die Käfigschlacht, gehe ich mit. Das kann ich verzichten. Ja. Ja. Also, Ja, es ist zumindest jetzt nicht gut aufgebaut, ja. ich bin zumindest gespannt, was beim World Title Match rauskommt. Wie sie es Ja, erklären. ja. Also World Title ist immer so generell die Vorwerk-Tihani-Story, finde ich, Okay. ist eine meiner liebsten. Es gibt ja auch nur noch die drei Titel, ehrlich gesagt. Alles andere ist momentan, ja. Naja, gut, dann soll es das erstmal gewesen sein. Ich muss auch dringend zur Toilette. Schon Deswegen würde wieder. ich, ja. Deswegen würde ich schnell abmoderieren, sagen, vielen Dank an alle, die hier auch aktiv im Chat waren. Lasst uns gerne Kommentare, Likes, keine Ahnung. Lasst einfach irgendwas da, oder auch nicht. Und wir hören uns dann wahrscheinlich nicht nach Bielefeld, weil die Show ist nicht so, also nach Back to the Roots, dann wieder mit der Aussicht auf, ich glaube, Hamburg. Macht's gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Wolltest du noch was sagen? Nö, du hast doch jetzt so schön abmoderiert, fand ich super. Gut, alles klar. Gott.